eigentlich mag er sie noch, Zigeuner, die drei an der Weide. Nachts wird sein Traumfuhrwerk aus dem Loch, holpert und über die Heide. Ja, der Fiedler ist da und der geigt, der Raucher raucht seine Pfeife. Und übers Zimbal der Windhauch streicht dem Schläfer ums Herz eine Schleife. Ja, dreimal und friedlich gezeigt, wenn's Leben ein bisschen nachtet, wie man's verraucht und verschläft und vergeigt, wie man es dreimal verachtet. Aber plötzlich brechen sie aus ins Fuhrwerk, lassen es jagen weiter und in sein schönes Haus geht's in dem johlenden Wagen. In ihren Kleidern voll Schmäh, Löchern und bunten Flicken machen sich über den Kühlschrank her, wollen ihn und die Töchter fiegen, kacken im Vorgarten und pissen an das Gemäuer, schlachten die Katzen und den Hund, grillen sie über dem Feuer. Dann irgendwie ist es vorbei, der Horrortraum findet sein Ende. Im Lager verschwunden sind die drei, am Horizont flackern Brände. Aber eigentlich mag er sie noch, Zigeuner, die drei an der Weide. Nachts, wenn sein Traumfuhrwerk aus dem Loch holpert und über die Heide.